Radio Jugoslawien mit dem Programm in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich um 16.30 Uhr und 20.30 Uhr Greenwich Zeit auf den Frequenzen 6100 kHz im 49 Meter Band, 7240 kHz im 41 Meter Band und 9620 kHz im 31 Meter Band.